1. Nachta Mathalja, die Mutter Ahashahas, vom Tod ihres Sohns erfahren hat, ergriff sie die Initiative und ließ die gesamte Königliche Familie töten. 2. Jezeba, die Tochter König Jehorams und Schwester Ahashahas, rettet Jedoch Jehoas, den Sohn Ahashahas, indem sie in aus der Gruppe der Zertotung Vorgesehenen Königsohn entfernt und in zusammen mit seiner Ami in einem Schlafzimmer versteckte, wo der Vorathalja bewahrt und nicht getötet wird. 3. Er blieb 6 Jahre lang im Tempel Jahwehs bei Erverborgen, waren der Thalja in dieser Zeitube das Land herrschte. 4. Im 7. Jahr sind Jajada Boten aus, die Hauptlut der Hundertschaften der Kar und der Trabanten zu sich in den Tempel Jahwehs zu rufen, dort verpflichtete sie feierlich durch einen Eden zeigte ihnen anschließend den Königsen. 5. Er gab ihnen die Anweisung, dass ein Drittel der am Sabbat antretenden Wochen den Königlichen Palast bewatchen sollte. 6. Ein weiteres Drittel sollte am Tor sein und das letzte Drittel am Tor hinter den Trabanten postiert werden, den Palast Gemmes der Ablichen Praxis zu sichern. 7. Die bei den Abteilungen hingen, die am Sabbat ihren Dienst beendeten, sollten die Wash im Tempel Jahwehs beim König übernehmen. 8. Sie sollten den König mit ihren Waffen umringen, wobei Jeddah, der in ihr Rehen eindrang, getötet werden sollte, ihr aufgebohr es, den König sowohl beim Verlassen des Tempels als auch beim Betreten des Palasts zu begleiten. 9. Die Hauptlut der Hundertschaften befolgten die Anweisungen des Priesters Jajada Janor, indem sie all ihr Männer, sowohl die am Sabbat antretenden als auch die abtretenden, versammelten und zu Priester Jajada brachten. 10. Der Priester übergab den Obersten der Hundertschaften die Speer und Schilder, die einst König David gehort hatten und im Tempel Jahwehs aufbewahrt wurden. 11. Die Trabanten positionierten sich, Jeddah bewaffnet, ringsum den König, von der südlichen bis zur nordlichen Seat des Tempels, einschließlich des Altars und des Tempelbereichs. 12. Anschließend ließ Jajada den Königsen hervertreten, setzte ihm den Sternreif und die Spangen auf, woraufhin sie in zum König machten, saubten und unter Handeklatschen riefen, es lebe der König, 13. Als Thalja Jedoch das Geschrei der Trabanten und des Volks vernahm, begab sie sich zum Volk in den Tempel Jahwehs. 14. Dort sah sie den König, ys Broch war, und der Sol stehen, umgeben von den Hauptluten und Trompeten, waren das gesamte Volk des Lands frohlich war und in die Trompeten stiess, daraufhin zerriss Thalja ihr Kleider und rief, Verschworung, 15. Der Priester Jajada befahl Jedoch den Hauptluten der Hundertschaften und den Obersten des Heers, Thalja swischen den Rehen hinauszuführen und Jeden, der erfolgte, mit dem Schwert zu toten, da angeordnet hat, das sie nicht im Tempel Jahwehs getotet werden sollte. 16. Man ergriff sie daraufhin und führte sie durch den Eingang für die Förder zum Königlichen Palast, wo sie getötet wurde. 17. Jajada schloss daraufhin einen Bund zwischen Jahwe, dem König und dem Volk, damit sie ein Volk Jahwe sein Sultan, so einen weiteren Bund zwischen dem König und dem Volk. 18. Anschließend begab sich das gesamte Volk des Landes zum Tempel des Baal, rissen nieder und zerstört dessen Altar und Bilder vollständig, Matan, den Priester des Baal, tobten sie vor den Altaren, woraufhin der Priester Wachen für den Tempel Jahwehs bestellt. 19. Danach führte Jajada zusammen mit den Hauptluten der Hundertschaften, den Karen, den Trabanten und dem gesamten Volk des Lands den König aus dem Tempel Jahwehs durch das Trabantente in den Königlichen Palast, wo dieser sich auf den Königlichen Thron setzte. 20. Das gesamte Volk des Lands war daraufhin frohlich, und die Stadt blieb ruhig, waren der Thalja im Königlichen Palast mit dem Schwert getotet wurde.